Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Niederländische Polizei sprengt Botnetz Bredolab. Eine Sondereinheit der niederländischen Polizei hat die Kommandoserver des Botnetzes Bredolab vom Netz getrennt. Bredolab soll mehr als 30 Millionen Computer weltweit infiziert haben. Sicherheitsexperten haben ein Botnetz mit 1,2 Millionen infizierten PCs entdeckt, das in nur 2 Monaten entstanden ist. Mit einem speziellen Werkzeug gelang es den Online-Verbrechern, über manipulierte Webseiten die Rechner von mehr als 10% aller 12 Millionen Besucher einer Seite zu infizieren. Nachdem das weltweite Botnetz Kneber vor kurzer Zeit entdeckt wurde, macht nun ein neues Netz namens Chuck Norris auf sich aufmerksam. Es befällt Router und ermöglicht durch Umleitungen auf infizierte Websites die Installation weiterer schadhafter Software auf betroffenen Rechnern. Vor Jahren waren sie noch Exoten. Heute schaffen sie es schon mal auf Seite 1 der Tageszeitungen. Schlagzeilen über sogenannte Botnetze. Kriminelle Angreifer erobern unsere Computer, sorgen für Millionenschäden. Und wir sind völlig ahnungslos. Zombie-PCs oder der Rechner als Leiche. Zombies, das sind zum Leben erweckte Tote. Willenlose Wesen, die man ihrer Seele beraubt hat. Und nicht nur Menschen können sich in solche Untote verwandeln. Seit ein paar Jahren steht fest, auch Computer können es. Und zwar in einem Ausmaß, das einem schwindlig werden kann. Manche Sicherheitsexperten schätzen, bereits jeder 10. PC auf dieser Welt hat sich in so einen Zombie-PC verwandelt. Ist Teil sogenannter Botnetze. Tausende, ja Millionen von infizierten PCs werden dabei jeweils von einem einzigen Master ferngesteuert. Und das geht ganz schnell. Man klickt eben mal auf den Dateianhang einer bösen E-Mail oder besucht eine manipulierte Seite im Web und schon ist der PC infiziert. Also diese Internetangreifer gehen dabei unheimlich clever vor, indem sie beispielsweise erst einmal in Internetseiten einbrechen. Markus Schaffrin vom Verband der deutschen Internetwirtschaft. Er betreut das Anti-Botnet-Beratungszentrum botfrei.de. Das können ganz harmlose Seiten sein von Online-Magazinen oder Hilfeseiten von PC-Herstellern. Und dort werden Lücken auf den bestehenden Webseiten ausgenutzt, um dann erstmal einen Schädling dort zu positionieren und abzulegen. Und wenn dann das nächste Mal ein Anwender diese Webseite besucht und beispielsweise auf einen Werbebanner klickt, dann kann er sich, ohne etwas zu merken, diese Schädling einfangen, der dann einfach eine Schwachstelle seines PCs ausgenutzt hat. Und dann ist eigentlich schon das Kind im Brunnen gefallen, wenn man so will. Und ich habe dann wirklich ein großes Problem auf meinem Rechner. Das Hinterhältige an der Sache, der Anwender bekommt von all dem gar nichts mit. Er weiß meist gar nicht, dass sich sein Computer in einen Zombie-PC verwandelt hat. Markus Schaffrin. Es ist nur ganz selten, dass, sagen wir mal, sein Rechner jetzt irgendwie vielleicht langsamer wird. Das sind kleine, kurze Befehle, die da erteilt werden. Und das merkt der Anwender nicht, weil da poppt kein Fenster auf, da meldet sich kein Programm bei ihm. Er sieht das nicht. Es ist teilweise so, dass selbst wenn man jetzt ein wenig mehr Hardware- oder Softwarekenntnisse hat und sich beispielsweise im Windows den Taskmanager aufruft und da hineinschaut und schaut, ob dort irgendwelche verdächtigen Prozesse laufen, die nicht zum Betriebssystem gehören, dass die sogar noch nicht einmal dort auftauchen. Also selbst für geübte Internetanwender ist es dann nicht erkennbar, dass mein Rechner da gerade ferngesteuert wird. Der große Datenstriptease oder ausspähen, erpressen, abkassieren. Der scheinbar unauffällige Rechner schlummert fortan vor sich hin und wartet darauf, von seinem Meister via Internet geweckt zu werden. Befehle zu empfangen, die es in sich haben. Denn mein PC ist plötzlich sein PC. Der Angreifer kann mit ihm machen, was er will, hat im Prinzip die komplette Kontrolle über mein System. Er kann dafür sorgen, dass man datentechnisch nicht mal mehr in der Unterhose dasteht, sondern völlig nackt. Der Angreifer kann Sie überwachen also das Protokollieren, was Sie eingeben. Passwörter, Geheimzahl. Hartmut Pohl, Experte für Datenschutz und IT-Sicherheit an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Er kann protokollieren, welche Bank Sie adressieren, mit welcher Bank Sie kommunizieren, welche Überweisungen Sie tätigen etc. Er kann Ihre Kreditkartennummer kopieren, aber er kann auch alle gespeicherten Daten durchforsten. Das ganze IT-System steht ihm zur Verfügung und er kann alles das machen, was Sie auch können oder mehr. Der Meister im Hintergrund kann nämlich immer mehr kleine Schadprogramme nachinstallieren. Und so zum Beispiel dafür sorgen, dass Ihr Rechner sich in eine große Versandzentrale für Spam verwandelt, also in seinem Auftrag unerwünschte Werbemails verbreitet. Markus Schaffrin. Der Bot-PC, der verschickt dann heimlich diese E-Mails zum Beispiel an alle Outlook-Kontakte, die ich habe, ne? Also des Besitzers. Und die Sachen werden auch, sagen wir mal, kombiniert. Das ist auch das Perfide irgendwo daran, dass dann wiederum in diesen E-Mails wiederum Links drin sind, ne, die dann wiederum zu betrügerischen Internetseiten führen und dort dann wieder zu Schadsoftware und dann wiederum weitere manipulierte Internetseiten angesteuert werden. Da läuft einfach ein kleines Programm im Hintergrund, was dann einfach E-Mails verschickt. Und mittlerweile, das muss man sich mal vorstellen, werden 95% der Spam-Mails über Botnetze verschickt. Das sind am Tag mehrere Milliarden Mails, die da weltweit verschickt werden. Also wirklich eine sehr beängstigende und große Zahl. Und diese Spam-Mails bleiben nicht ohne Folgen. Da sie über die IP-Adresse, quasi die Hausnummer des Nutzers, im Internet versandt werden, kann es passieren, dass man auf einer sogenannten Blacklist landet, einer Sperrliste gegen Spam-Mails. Mit dem unangenehmen Effekt, dass man fortan überhaupt keine Mails mehr verschicken kann. Vorher könnte es allerdings noch passieren, dass der Angreifer versucht, an das Geld gutgläubiger Freunde des Nutzers zu kommen. Durch Bittbriefe der besonderen Art, wie Thomas Hill, Leiter des Fachbereichs Cybercrime beim LKA in München, immer wieder beobachtet. Stellen Sie sich vor, Ihre Freunde bekommen plötzlich E-Mails von Ihnen, die Sie nicht verschickt haben, in denen steht, dass sie im Urlaub sind, ihr Geld verloren haben, ihr Telefon verloren haben und sonst nicht erreichbar sind. Und man möge ihnen doch sofort 500 Euro per Bargeldtransfer nach Übersee überweisen. Der Freundes- und Bekanntenkreis hätte womöglich wirklich in gutem Glauben das Geld möglichst schnell natürlich transferiert und hätte keine Chance, das zurückzubekommen. Also auch ein normaler E-Mail-Account kann für kriminelle Machenschaften missbraucht werden. In dem Fall muss im Prinzip nur der Zugang zum Mailkonto des Nutzers ausgespäht werden. Das Geld versuchen sich Angreifer aber nicht nur bei Freunden der Opfer zu holen. Sie betreiben oft auch Erpressung im großen Stil, und zwar durch sogenannte DDoS-Attacken. Markus Schaffrin. DDoS, das steht für Distributed Denial of Service. Alle Bots überhäufen einen bestimmten Internet-Server mit sinnlosen Anfragen, um ihn schlichtweg zu überlasten. Das ist ganz simpel, aber extrem effektiv, weil diese sinnlosen Anfragen führen dazu, dass der Server anschließend nicht mehr seiner eigentlichen Arbeit nachkommen kann für die regulären Internetbesucher. Und das macht man halt, um halt Internetseiten von der Wirtschaft oder von der Politik lahmzulegen. Denkbar ist alles Mögliche. Zum Beispiel sogenannte Schutzgelderpressungen im Mafia-Stil. Firmen werden kontaktiert und mit einer eindeutigen Drohbotschaft konfrontiert. Wenn du jetzt nicht möchtest, dass am 20. diesem Monats deine Webseite tagsüber nicht erreichbar ist, zahle bitte Betrag X, sagen wir mal $2000, kann aber auch mehr und weniger sein. Und wenn derjenige nicht darauf eingeht, dann werden halt diese Angriffe gefahren und die Webseite ist dann an diesem Tag nicht erreichbar. Und das kann natürlich im heutigen E-Business für den einen oder anderen Anbieter natürlich absolut verheerend sein, weil er damit, sagen wir mal, so große Einbußen hat oder seinem Geschäft gar nicht mehr nachkommen kann, dass er dann auch durchaus geneigt ist, dieser Erpressung nachzugeben und zu zahlen. Aber da steckt ein richtiges Business hinter. Und das ist vielleicht auch das, was die Sache so erschreckend macht. Schattenwirtschaft oder organisierte Kriminalität und Cyberwar. Auf Kosten ahnungsloser Nutzer bauen sich Kriminelle also eine Infrastruktur für ihre kriminellen Machenschaften auf, die ihnen alles bietet, was sie brauchen. Anonymität, Zugriff auf vertrauliche Daten, jede Menge Speicherplatz und eine immense Rechenleistung. Den Cyberkriminellen steht nämlich durch diese Botnetze oft mehr Rechenleistung zur Verfügung als allen Supercomputern dieser Welt zusammen. Und um diese geballte Rechenpower, diese Infrastruktur effektiv zu nutzen, haben die Kriminellen dieser Welt längst ein ausgetüfteltes Geschäftsmodell entwickelt. Markus Schaffrin von botfrei.de. Also sie haben ja die Möglichkeit, auf dem Schwarzmarkt, Graumarkt, nennen wir es mal so, Botnetze zu mieten, sei es für einen gewissen Zeitraum oder für eine gewisse Angriffswelle. Und sie können die dann beispielsweise mieten, um ihre Produkte, ihre blauen Pillen zu bewerben, die sie gerne verkaufen möchten. Aber sie können genauso diese Botnetze auch mieten, natürlich um Angriffe auf einen unliebsamen Konkurrenten, Mitbewerber zu fahren. Und insbesondere werden natürlich auch wiederum diese Botnetze genutzt von den Bösewichtern, um dann ihren Bestand an Bots noch zu verbreitern. Und so ist es dann auch zu erklären, dass in der Vergangenheit schon Botnetze im zweistelligen Millionenbereich entdeckt wurden. Eine florierende Schattenwirtschaft also. Ein Geschäft, mit dem Unsummen verdient werden. Entsprechend gut organisiert und vernetzt sind auch die Täter. Erläutert Thomas Hungenberg vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Oft ist es so, dass diese Schadprogramme als Komplettpakete, als sogenannte Kits, angeboten und verkauft werden. Das heißt also, der Autor eines solchen Botnetz-Kits ist nicht unbedingt auch jemand, der das Botnetz selber einsetzt. Also es gibt da einen richtigen Markt für diese Schadprogramme. Das heißt also, es sowohl Personen gibt, die auch diese Schadprogramme entwickeln und dann auch richtig vermarkten, teilweise mit Support sogar, und andere, die diese Schadprogramme dann einkaufen. Da gibt es eine Vielzahl von Untergrundforen im Internet, wo derartige Programme gehandelt werden. Die Täter agieren international über Grenzen hinweg. Oft in Ländern, in denen Botnetze nicht einmal strafbar sind, was die Verfolgung nicht gerade erleichtert. Hartmut Pohl. Man kann sich schützen, indem man den Server irgendwo auf der Welt installiert, wo nicht unser Strafgesetz gilt, wo nicht unsere Strafverfolgungsbehörden arbeiten, wo sich jemand nicht darum kümmert, was im Internet geschieht. Und dann ist das ein leichtes. Ohne Restriktion wird dann ein Rechner betrieben, eine Webseite, die vielleicht auch mal wieder wechselt, nicht jahrelang an einer Stelle unter einer IP-Adresse adressierbar ist, sondern mal hier ist, mal da ist. Das spricht sich in den Kreisen schnell rum. Wer Wert darauf legt, findet diese Seiten. Und die entsprechenden Dienstleistungen samt Preisliste. Vom Spam-Mail-Versand bis zur DDoS-Attacke. Der kriminelle Kunde ist König. Thomas Hirl vom LKA in München. Die einfachste Dienstleistung ist der DDoS-Angriff. Es wird einfach dann eine Bandbreite, die dieser Angriff beinhaltet, eingekauft, mit dem das Ziel entsprechend attackiert wird. Das wird nach Zeit abgerechnet und ist nicht unbedingt so teuer. Ja, also es kann bei einigen 100 Euro beginnen, bis bei größeren Angriffen dann auch mehrere tausend Euro kosten. Die Täter wiegen sich meist in Sicherheit, weil sich nicht nur ihre Angebote, sondern auch ihre Attacken schwer zurückverfolgen lassen. Durch die schiere Masse der Botrechner lässt sich nämlich fantastisch verschleiern, wer da tatsächlich angegriffen hat. Hartmut Pohl. Die Daten werden im Zweifel von einem Bot zum anderen geschickt, sodass ein Nachvollziehen des Übertragungsweges nicht mehr möglich ist. Letztlich kann mit dieser Angriffsart Botnetz das gesamte Internet lahmgelegt werden. Es gibt ja nur 7 oder 9 höchstens Top-Level-Domains und Top-Level-Server, die das gesamte Internet steuern. Wenn man die lahmlegt, ist das Internet weitgehend insgesamt lahmgelegt. Das würde ich dann als Information Warfare oder Cyberwar bezeichnen wollen. Das heißt, Botnetze sind nicht nur ein verlockendes Werkzeug für Wirtschaftskriminelle. Sicherheitsexperten wie Hartmut Pohl halten Botnetze auch für eine potenzielle Waffe, um Kriegsführung per Internet zu betreiben. Für eine Waffe, die einzelne Staaten gegeneinander einsetzen könnten, um gezielt die IT eines anderen Landes auszuschalten. Ob einzelne Staaten und ihre Geheimdienste tatsächlich solche Netze betreiben, ob sie planen, sie einzusetzen oder das bereits getan haben, dazu gibt es naturgemäß keine offiziellen Aussagen. Hartmut Pohl sieht jedoch Indizien, die dafür sprechen. Es gibt einen Fall, wo in Estland, wo ein Regierungsserver angegriffen worden ist. Solche Nachrichten kommen immer wieder. Ob tatsächlich Botnetze eingesetzt wurden, ist nicht nachvollziehbar veröffentlicht. Ich würde es allerdings schließen aus anderen Maßnahmen. Die NATO hat eine größere Behörde-Dienststelle eingerichtet, um sich vor Angriffen im Internet zu schützen. Ich würde dazu sagen, nun, das muss wohl nötig sein. Die machen ja nichts Überflüssiges. Also ist der NATO bekannt, dass Angriffe übers Internet gefahren wurden. Ob das speziell Botnetze waren, die da genutzt wurden, ist mir nicht bekannt. Aber ich würde davon ausgehen. Ahnungslose Opfer oder aufspüren, säubern, schützen. Doch selbst wenn uns nicht gleich der ganz große Cyberwar ins Haus stehen sollte, Betroffene haben bereits genug Probleme, wenn ihr PC von Kriminellen missbraucht wird. Denn dann geraten erstmal sie selbst in das Visier der Fahnder, werden verdächtig Spam-Mails verschickt, DDoS-Attacken oder ähnlich illegale Aktionen veranstaltet zu haben. Und plötzlich steht die Polizei vor der Tür. Thomas Hill vom LKA in München. Also im strafrechtlichen Sinne ist der Anschlussinhaber natürlich erstmal der dringend Tatverdächtige. Er hat seine IP-Adresse bei einer möglichen Straftat hinterlassen. Er weiß zwar noch nichts davon, aber nur er ist greifbar und ist erstmal Gegenstand der Ermittlungen. Die Beweispflicht liegt natürlich immer bei der Strafverfolgung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Allerdings wird sich der Anschlussinhaber natürlich mit einer Hausdurchsuchung konfrontieren lassen müssen und mit entsprechenden Maßnahmen, die gegen seine Person gerichtet sind. So ist es leider, aber ansonsten wird sich der Sachverhalt nicht aufklären lassen. Und wer dann behauptet, na, das war doch alles der böse Bot auf meinem PC, der könnte ein weiteres Problem bekommen. Auch die Betreiber der Bots sind natürlich darauf bedacht, ihre Spuren zu verwischen. Und daher erteilt so mancher Master seinem Bot gerne mal den Befehl, sich selbst oder noch mehr zu löschen. Hartmut Pohl. Der letzte Befehl, der von dem Bot ausgeführt wird, ist eben Löschen der gesamten Platte und des gesamten Hauptspeichers. Und dann ist nichts mehr nachweisbar mit den üblichen Mitteln. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber das kann man beliebig differenzieren, dass das Bot-Programm nur sich selber löscht auf der Platte und im Hauptspeicher. Und dann ist mit Standardmaßnahmen nichts mehr nachweisbar. Natürlich sind wir in der Lage, mit speziellen Tools auch gelöschte Daten wieder sichtbar zu machen. Alles eine Frage des Aufwands und am Ende wieder der Kosten. Viel besser ist es daher, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen und Vorsorge zu treffen. Doch wie kann man seinen PC nun wirklich schützen oder säubern? Zum einen kann man auf seinem PC mit speziellen Programmen nach Bots suchen und sie auch entfernen mit sogenannten Cleanern, die man auf Seiten wie botfrei.de findet und auch kostenlos herunterladen kann. Das klappt allerdings nicht immer, warnt Bot-Experte Markus Schaffrin. In einigen seltenen Fällen kann es vorkommen, dass sich der Schädling so ins System, sagen wir mal, reingefressen hat, dass man ihn nicht entfernen kann. Das ist dann einfach nicht möglich. In diesem Fall haben wir aber auch ein alternatives Lösung geschaffen, und zwar gibt es eine sogenannte DE-Cleaner-Rettungs-CD, und von dieser CD kann ich dann meinen Rechner booten. Und wenn ich dann von einem sauberen Betriebssystem von der CD gebootet habe, dann habe ich auch den vollständigen Zugriff auf meine Festplatte, kann dann nochmal einen Scan durchführen, und in der Regel werden dann auch die ganz hartnäckigen Infektionen und Bots gefunden. Die Rettungs-CD ist also so etwas wie ein Joker im Kampf gegen die Bots. Sie hilft auch dann noch, wenn gar nichts mehr geht. Man startet eben nicht das Betriebssystem auf seiner Festplatte, sondern das auf einer CD, die garantiert nicht infiziert ist und auch nicht infiziert werden kann. Ist der PC dann wirklich sauber, gilt, was eben ganz grundsätzlich im Kampf gegen Viren, Trojaner und Würmer gilt. Nie im sogenannten Administratoren-Account, also Benutzerkonto, surfen. Denn in dem hat nicht nur der Nutzer, sondern auch ein möglicher Angreifer sämtliche Rechte. Also auch die, die man braucht, um neue Software zu installieren. Zum Surfen also besser einen Account mit eingeschränkten Rechten verwenden oder wieder eine spezielle CD nutzen, rät Thomas Hungenberg vom BSI. Also es gibt verschiedene Surf-CDs. Da starte ich ein Betriebssystem dann komplett von CD und arbeite mit diesem System. Und dadurch, dass es auf CD gespeichert ist, kann es also von einem Schadprogramm gar nicht manipuliert werden. Und das ist dann zum Beispiel eine sehr sinnvolle Sache, um es beim Online-Banking zu verwenden, weil ich dann sicher gehen kann, dass ich keinen Trojaner auf meinem System habe, der meine Transaktion beim Online-Banking manipuliert. Ich muss natürlich darauf achten, dass ich auch dann jeweils eine aktuelle Version dieser Surf-CD benutze, also die keine Sicherheitslücken enthält. Und keinesfalls verzichten sollte man natürlich auf die folgenden Standardmaßnahmen. Markus Schaffrin. Installiere bitte ein gültiges Antiviren-Paket. Danach führe auf jeden Fall ständig die Aktualisierung des Betriebssystems und der gängigen Anwendungsprogramme aus. Also schalte die Update-Funktion ein und führe diese Updates durch. Und letztendlich surfe bitte niemals ohne eine gängige Firewall, die du aktiviert hast. Und wenn man diese Maßnahmen ergreift, dann ist man auch zukünftig eigentlich geschützt für neue Infektionen. Allerdings, es sind bereits Fälle bekannt geworden, in denen Botnetzbetreiber das Herunterladen von Antivirensoftware erfolgreich verhindert haben, mit technischen Tricks. Sie haben zum Beispiel vorgetäuscht, die Antivirensoftware sei fehlerfrei installiert worden. Tatsächlich ist aber neue Schadsoftware eingespielt worden. Immer dann, wenn man Updates herunterlädt, um Sicherheitslücken zu schließen, läuft man also theoretisch auch Gefahr, den eigenen Rechner zu infizieren. Und selbst wenn die Antivirensoftware aktuell ist, heißt das nicht, dass wirklich alle, vor allem ganz neue Schädlinge, auch automatisch erkannt werden. Sprich, 100% Sicherheit kann und wird es nicht geben. Und dennoch, ein schwacher Schutzwall ist besser als gar keiner. Denn auch Kriminelle denken ökonomisch und sagen sich, warum mühsam ein Schloss knacken, auch wenn es kein Hochsicherheitsschloss ist? Wenn beim Haus, sprich PC nebenan, die Tür einfach sperrangelweit offen steht.